Siehst du aus wie unrasiertes Hack? Bist du seit Ewigkeiten Single und hast Miese bei der Bank? Kann dein Haustier dich nicht leiden und beißt dich immer zu? Hat deine Mutter einen neuen, der jünger ist als du? Ist doch alles halb so wild, aber eins, das kotzt dich an. Schade, dass man Bier nicht ficken kann. Schade, dass man Bier nur trinken kann. Na, na, na, na, na, na. Schöpfer's interessant, wurde dir die Porte abgezogen und das Handy dir geklaut. Hast du die 90er verpasst, ist die Kindheit jetzt versaut. Alles halb so wild, aber eins, das kotzt dich an. Schade, dass man Bier nicht ficken kann. Schade, dass man Bier nur trinken kann. Na, na, na, na, na, na. Dass eh kein Schwein hier kennt. Ist doch alles halb so wild, aber eins, das kotzt dich an. Schade, dass man Bier nicht ficken kann. Schade, dass man Bier nur trinken kann. Schade, dass man Bier nicht ficken kann. Schade, dass man...